Minuten auf der nominierten Liste steht. Für den Deutschen Fernsehpreis, der steht für Qualität. Das sagt nominiert. Wie man's wendet und dreht. Und auch den ESC find ich voll okay. Auch wenn der Kümmert keine Lust hat, gewinnt Deutschland ganz sicher. Das ist doch scheiße. Das macht doch keinen Sinn. Das ist so nicht gedacht. Das wird so nicht gemacht. Das haut mich hin. Das kann man schon so machen. Aber dann ist es halt scheiße. Eine echte scheiße Idee. Endlich sicherer, denn die ganzen Asylanten, bestimmt 8 Millionen, die sind doch alle kriminell und deshalb geflohen. Den Griechen geht's doch gut, dort am sonnigen Meer. Ich verstehe auch nicht, warum sich dieser Tsipras beschwert. Und auch der Holocaust ist schon lange vorbei, das ist Vergangenheit. Was hat das überhaupt mit uns zu tun? Das ist doch scheiße, das macht doch keinen Sinn. Das ist so nicht gedacht, das wird so nicht gemacht, das haut nicht hin. Das kann man schon so machen, aber dann ist es halt scheiße. Alles nicht so ganz überdacht, nicht so reflektiert und nicht so angebracht. Krieg in der Ukraine, in Syrien eine Schlacht. Doch wenn Madonna fällt, dann werden alle wach. Ich mach da nicht mit, ich boykottiere.